In Istanbul, Herr Baumgarten, kommt Erdogan, so wie er das Präsidentenamt ausfüllt, gut an bei den Wählern? Schwer zu sagen, weil immer wenn es Umfragen gibt, dann sind die mehr oder weniger eingefärbt. Entweder es sind Umfragen, die von AKP-nahen Stiftungen oder Instituten durchgeführt werden und dann ist es natürlich sehr positiv, oder es sind linke Veranstalter, die diese Umfragen durchführen lassen und dann kommt Herr Erdogan nicht so gut bei weg. Ich weiß, dass diese Antwort irgendwie wie nach einem Gemeinplatz klingt, aber das hat etwas insgesamt mit der Polarisierung der türkischen Politik zu tun. Also wirkliche Objektivität, ich rede jetzt nicht nur von Journalisten, sondern auch von Wissenschaftlern, wirkliche Objektivität ist in dem Land schwierig und das hat nicht nur mit Herrn Erdogan zu tun, aber er treibt die Sachen schon gehörig auf die Spitze. Wieso ist der Mann überhaupt ins Präsidentenamt gewechselt? Das hatte ganz praktische Gründe. Er ist dreimal gewählt worden und seine Zeit wäre sowieso im Juni diesen Jahres abgelaufen. Er hätte sich nicht wieder wählen lassen können. Er hätte nicht noch einmal Regierungschef bleiben können. Und dann hat er sich umgeguckt, was hat dieser Staat mir noch zu bieten? Und siehe da, es war eben das Präsidentenamt. Und Sie haben es ja schon angedeutet in Ihrer Moderation, Abdullah Gül war mehr oder weniger das, was die türkische Verfassung auch vorsieht. Staatsoberhaupt, höchster Repräsentant, aber um es mal zugespitzt zu sagen, doch so ein bisschen auch ein innertürkischer Zeremonienmeister, der Universitäten einweiht und Staatsgäste empfängt. Und das ist natürlich für Recep Tayyip Erdogan, das war von Anfang an klar, das hat er auch gesagt, das hat er nicht nur irgendwie andeuten lassen, das war ihm nicht genug. Er hat gesagt, er werde die Möglichkeiten der Verfassung nutzen, das heißt, er kann auch Kabinettssitzungen leiten und er kann eben in die Tagespolitik eingreifen. Das tut er. Was, wenn er das so selber definiert, was er als Präsident darf und was er kann, wo, glauben Sie, sieht er jetzt seine Aufgaben? Was will er in den nächsten Jahren erreichen? Er würde gerne die Verfassung ändern. Und zwar dahingehend, dass der Präsident qua Verfassung auch derjenige ist, der wirklich das Sagen hat. Das ist im Moment nicht so. Und er deutet es zwar so, aber viele Verfassungsrechte in der Türkei sagen, er überschreitet sehr häufig seine Grenzen. Beispielsweise während des Wahlkampfs am 7. Juni wurde er hier gewählt. Der Präsident ist qua Verfassung zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet. Er hat massiv Wahlkampf betrieben für die AKP. Witzigerweise nannte er das nicht so, sondern er hat ständig irgendwo was eröffnet. Sei es eine Schuhfabrik oder eine neue Brücke oder eine neue Privatuni. Und das zum Anlass nehmend hat er dann ja Wahlkampfreden gehalten und deswegen war dieser Wahlausgang vom 7. Juni auch seine persönliche Schlappe. Und diese persönliche Schlappe, das hat dazu geführt, dass er mal drei Tage überhaupt nicht erschienen ist, was wirklich wie ein kleines Wunder den Leuten vorkam. Er war überhaupt nicht zu hören, nicht im Fernsehen, nicht im Radio, nicht in den Zeitungen zitiert, er war weg. Aber seit dieser Zeit sind er offenbar, jetzt nicht auf Rache, so weit würde ich nicht gehen, er sinnt darüber nach, wie kann dieses Ergebnis korrigiert werden. Das ist möglich, indem man beispielsweise Neuwahlen ansetzt und vorher den politischen Gegner, der ihm diese Schlappe beigebracht hat, nämlich die pro-kurdische HDP, in irgendeiner Weise marginalisiert oder diskreditiert. Und das geschieht gerade hier in der Türkei. Das heißt, die Kurdenpolitik ist Teil einer Strategie, die vor allem auch Erdogan nutzt. Auf jeden Fall. Also man muss, um der Wahrheit Ehre widerfahren zu lassen, sagen, es war Recep Tayyip Erdogan, der diesen Friedensprozess maßgeblich gesetzt und bestimmt hat. Er hat 2012 im Dezember seinen Geheimdienst beauftragt, geheime Gespräche zu führen. Das war ein Risiko für ihn. Er hat das dann öffentlich machen lassen und im September letzten Jahres gab es einen Parlamentsbeschluss, der sagt, jawohl, Gespräche mit der PKK, um Frieden zu erreichen, sind möglich. Also er fühlt sich schon auch als Vater des Friedensprozesses und insofern hat er diesen Friedensprozess vor gut 10 Tagen noch einfach vor knapp 2 Wochen noch einfach mal kurz für beendet erklärt. Aber ich bin sicher, er nimmt den wieder auf. Wenn er die HDP und die PKK hat, da hat, wo er sie hinhaben will, nämlich unter seinem Daumen, also wenn er die Situation wieder richtig unter Kontrolle hat. Ein Jahr Erdogan als türkischer Staatspräsident, das war ein Einschränkungs-